Was nun diejenigen angeht, die glauben und rechtschaffene Werke tun, so wird es für sie die Gärten der Zuflucht zur gastlichen Aufnahme geben, für das, was sie zu tun pflegten. Was aber diejenigen angeht, die freveln, so wird das Höllenfeuer ihr Zufluchtsort sein. Jedes Mal, wenn sie aus ihm herauskommen wollen, werden sie da hinein zurückgebracht. Und es wird zu ihnen gesagt, kostet die Strafe des Höllenfeuers, die ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Wir werden sie ganz gewiss etwas von der diesseitigen Strafe vor der größeren Strafe kosten lassen, auf das sie umkehren mögen. Und wer ist ungerechter als jemand, der mit den Zeichen seines Herrn ermahnt wird und sich hierauf von ihnen abwendet? Also ihm wird Koran, das ist ja von den Zeichen von Allah, wird ihm vorgetragen und er wendet sich hierauf davon ab? Gewiss, wir werden an den Übeltätern Vergeltung üben. Wir gaben bereits Musa, a.s., die Schrift, so sei nicht im Zweifel über die Begegnung mit ihm, und machten sie, die Schrift, die Musa, a.s., gegeben wurde, zu einer Rechtleitung für die Kinder Israels. Wir bestellten unter ihnen Vorbilder, die sie nach unserem Befehl leiteten, als sie standhaft gezeigt hatten und von unseren Zeichen überzeugt waren. Also wie wird man vorbildlich für andere? Eine Leitfigur? Etwas, was man nachahmen sollte? Eine vorbildliche Persönlichkeit? Als sie standhaft gezeigt hatten und von unseren Zeichen überzeugt waren. Gewiss, dein Herr wird zwischen ihnen am Tag der Auferstehung über das entscheiden, worüber sie uneinig waren. Ist ihnen nicht deutlich geworden, wie viele Geschlechter wir vor ihnen vernichtet haben, in deren Wohnorten sie nun umhergehen? Darin sind wahrlich Zeichen, wollen sie denn nicht hören. Ja, und jede Generation, die nach einer anderen kommt und dann deren Straßen und Gebiete und Städte übernimmt, jede Generation denkt merkwürdigerweise immer, dass wir werden ewig hier bleiben. Unserer wird man noch in die Ewigkeit hinein gedenken. Und dabei sind schon so viele vergangen, die vor uns waren, deren Namen, deren Kultur, deren Sprachen sogar oft schon uns nicht im geringsten bekannt sind. Sehen Sie denn nicht, dass wir das Wasser zum dürren Land treiben und dann dadurch Pflanzen hervorbringen, von denen Ihr Vieh und Sie selbst essen? Wollen Sie denn nicht einsichtig sein? Und Sie sagen, wann wird diese Entscheidung eintreten, wenn Ihr wahrhaftig seid? Sag, am Tag der Entscheidung wird denjenigen, die ungläubig waren, ihr Glaube nicht mehr nützen, noch wird ihnen Aufschub gewährt. So wende dich ab von ihnen und warte ab, sie warten ebenfalls ab. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, Suratul Ahzab, die Gruppierungen. O Prophet, fürchte Allah und gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Und folge dem, was dir als Offenbarung von deinem Herrn eingegeben wird. Gewiss, Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Und verlasse dich auf Allah. Allah genügt als Sachwalter. Allah hat keinem Mann zwei Herzen in seinem Inneren gemacht. Und er hat eure Gattinnen, von denen ihr euch durch den Rückenschwur trennt, nicht wirklich zu euren Müttern gemacht. Das war eine Art und Weise bei den Arabern der Jahiliyyah, dass sie, wenn sie die Ehefrau nicht mehr im Ehebund behalten wollten oder nicht mehr als Ehefrau in diesem Bund behalten wollten, dann pflegten sie so eine Art Ausspruch zu tätigen, der so ungefähr hieß, dass du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter. Das wurde Dhihar genannt, von Dhahr, Dhahr heißt Rücken. Und das sollte dann eine Art Trennung für diese Frau sein, in dem Sinne, dass diese Frau von ihrem Mann keinerlei eheliche Beziehung, Pflege dieser Beziehung mehr erwarten durfte und sie dann somit ihrer Rechte auf gröbste Art und Weise beraubt wurde. Und Allah stellt hier klar, dass eine Aussage wie diese, dass du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter, diese Aussage sind nur Worte und die ändern nicht die Realität der Dinge und sie wird dadurch nicht zu seiner Mutter. Dadurch kann sie ihrer Eherechte auch nicht beraubt werden. Und deswegen heißt es ja, und er hat eure Gattinnen, von denen ihr euch durch den Rückenschwur trennt, nicht wirklich zu euren Müttern gemacht. Und er hat eure angenommenen Söhne nicht wirklich zu euren Söhnen gemacht. Ja, das war damals auch bei den Arabern der Jahiliyyah, dass wenn man einen Sohn adoptierte, dann war das eine komplette, vollkommene Adoption. Das hieß, er wurde wirklich wie ein Bluts Verwandter, wie der eigene Nachkomme, wie der eigene Sohn, wie bei den Römern es auch war. Das heißt, er war dann auch erbberechtigt und hat den Namen und den Besitz und alles dann geerbt. Und Allah sagt hier, dass nein, die Menschen haben ein Recht auf ihren eigenen Namen. Das sind nicht eure wirklichen Söhne, ihr könnt euch ihre annehmen. Und wir wissen auch aus Hadithen, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, die Pflege und das Aufziehen eines weisen sehr, sehr, sehr ermutigt hat. Und im Islam wird das unglaublich hoch belohnt, wenn jemand das tut. Aber jeder Mensch hat auch ein Anrecht auf seine eigene Herkunft, auf seinen eigenen Namen. Und diese darf man ihnen nicht wegnehmen. Das sind eure Worte aus eurem eigenen Mund. Aber Allah sagt die Wahrheit und er leitet den rechten Weg. Nennt sie nach ihren Vätern, das ist gerechter vor Allah. Wenn ihr ihre Väter nicht kennt, dann sind sie eure Brüder in der Religion und eure Schützlinge. Es ist für euch keine Sünde in dem, was ihr an Fehlern begeht, sondern was eure Herzen vorsätzlich anstreben. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst. Und seine Gattinnen sind ihre Mütter. Ja, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist dem Gläubigen noch lieber, als man sich selber lieb ist. Wir lieben den Gesandten sallallahu alaihi wasallam mehr, als wir uns selbst lieben. Und somit lieben wir auch alles, was irgendwie in einer Beziehung zu dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam steht. Seine Gattinnen sind wie unsere Mütter. Und alles, was er geliebt hat, seine Freunde, seine Gefährten, seine Ahlul Bayt, seine Verwandten, die Angehörigen seiner Familie, alle sind uns näher, lieb, höchstmögliche Ehrerbietung haben wir in unseren Herzen. Den Gesandten sallallahu alaihi wasallam lieben wir mehr, als wir uns selber lieben. Ja, manche, gerade in unserer Zeit, wo Religion jetzt eh nicht mehr etwas ist, was eine hohe Ehrerbietung bei den Menschen auslösen würde. Wir leben eher in einer Zeit, wo man sich über alles und jedes lustig machen kann. Gerade da, in solchen Umständen, wird oft missverstanden, ob jetzt vorsätzlich oder nicht, das mag dahingestellt sein, aber es wird oft missverstanden, warum sind die Muslime denn gerade so sensibel oder so empfindlich, was ihren Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, angeht. Ja, und wir haben eine ganz besondere Liebe für alle Propheten und im Besonderen für unseren, den letzten aller Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ganz einfach erklärt, dass wenn wir selber verletzt, beleidigt werden, dann schmerzt das uns schon genug. Wie ist es dann, wenn etwas verletzt oder beleidigt wird oder wir sagen, versucht wird zu beleidigen? Denn etwas, was in sich großartig und rein ist, das können die Falschaussagen von irgendjemandem auch nicht verunreinigen. Hier, die Sonne ist hell am Himmel, auch wenn ein paar blinde Menschen sagen, es ist dunkel. Ja, genauso ist die Rolle des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, die Person des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Sie ist erhaben darüber, dass jemand ihn beleidigen kann, aber nichtsdestotrotz, diese Person ist uns lieber, als wir uns selber sind, und deswegen schmerzt es uns dementsprechend, wenn auch nur versucht wird, über ihn Falschaussagen zu treffen, falsche Dinge zu verbreiten, zu denen auch Beleidigungen, Versuche zu Beleidigungen gehören. Ja, und das Herz des Gläubigen ist also für den Gesandten und alles, was mit ihm zu tun hat, voll vom größtmöglichen Respekt, Ehrerbietung, Liebe. Ja, und die Ehefrauen genauso werden hier als unsere Mütter beschrieben, die Ahlul Bayt, die Angehörigen seines Hauses. Alles, was er, sallallahu alaihi wasallam, liebte, sollte auch uns am Herzen liegen. Und die Blutsverwandten stehen nach dem Buch Allahs einander näher als die Gläubigen und Auswanderer, außer, dass ihr euren Schützlingen Gutes tun solltet. Dies steht im Buch verzeichnet. Ja, eine gibt eine Nähe des Glaubens. Nichtsdestotrotz, die Blutsverwandten stehen im Buche Allahs einander näher als die Gläubigen und die Auswanderer. Ja, darauf muss man im Detail eingehen. Hier möge uns nur genügen, dass zum Beispiel, was das Erbrecht angeht, ist die Blutsverwandtschaft einander näher, in dem Sinne, dass festgelegt ist, wer wie viel an Erbanteil bekommt. Was aber darüber hinaus ist, an Bindungen, an Freundschaften, an Versprechen, die man sich gegenseitig gegeben hat, da kann man auch diese Rechte erfüllen. Ja, das kann man vielleicht so kurz erklären. Und gedenke, als wir von den Propheten ihre Versprechen abnahmen und auch von dir und von Nuh, Ibrahim, Musa und Isa, dem Sohn Mariams. Wir nahmen ihnen ein festes Versprechen ab, damit er die Wahrhaftigen nach ihrer Wahrhaftigkeit frage. Und er hat für die Ungläubigen schmerzhafte Strafe bereitet. O die ihr glaubt, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als Heerscharen zu euch kamen. Da sandten wir gegen sie einen Wind und Heerscharen, die ihr nicht saht. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Hier ist die Schlacht von Khandaq, die Grabenschlacht, angesprochen, in der die gesamten arabischen Stämme und auch noch Banu Qurayza, ein Stamm von jüdischen Mitbewohnern, die dort wohnten, diese alle sich vereinten, und Banu Qurayza übte Verrat an den Muslimen, Und am Ende es halt dann so aussah, dass ganz Medina belagert wurde. Und es war eine sehr hochsensible Zeit, hochgefährliche Zeit. Alle Feinde waren versammelt. Man wollte wirklich Medina vernichten. Das sollte der Endschlag sein. Und Allah half. Und wie half er? Er half mit einem Wind, der so gewaltig und so stürmte im Lager der Feinde, dass die Zelte der Belagerer, die Töpfe der Belagerer umgeworfen, vernichtet wurden oder nicht mehr fest waren, so dass sie dann letztendlich gezwungen waren, ihre Belagerung aufzugeben. Allah half also auf einer solchen Art und Weise, dass es gar nicht zur Kampfhandlung kam. Die Belagerung war zwar natürlich sehr hart, das war auch eine große Not dann unter den Muslimen, man hatte Hunger, es wurde eine lange Zeit, der Ofen wurde eine lange Zeit nicht angemacht, weil es einfach nichts gab, was man kochen konnte. Man musste aushalten mit Wasser und mit den Vorräten, die man halt gespeichert hatte. Eine sehr, sehr harte Zeit für die Gläubigen, dass sie wirklich erschüttert wurden auch und wirklich geprüft wurden in ihrer Standhaftigkeit und ihrem Glauben. Das wird gleich noch beschrieben. Letztendlich half Allah aber durch einen Wind. Als sie von oben zu euch kamen und von unten her und als die Blicke unsicher wurden und die Herzen die Kehle erreichten, ja, das ist der Angstzustand, der hier beschrieben wird. Und das kann Gläubigen also auch passieren. Das sind die Sahaba, die beschrieben werden, aber die Lage war so beengend und so hart einfach, dass das hier so beschrieben wird und ihr von Allah verschiedene Meinungen hattet. Dort wurden die Gläubigen geprüft und heftig erschüttert. Die Gläubigen wurden geprüft und erschüttert. So hart kann manchmal eine Prüfung sein. Als die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, sagten, Allah und sein Gesandter haben uns nur Trügerisches versprochen. Ja, so sprechen dann im Falle der Härte und Prüfung, wenn erschüttert wird wirklich der Iman, weil den schwachen Menschen dann ins Wanken geraten kann, dann sprechen die, in deren Herzen Krankheit ist, auf solch eine Art und Weise. Verzweifeln, schwarzmalen, alles dunkel sehen, ja, und alles mit einem Strich wegwischen. Allah und sein Gesandter haben uns ja nur Trügerisches versprochen. Und als eine Gruppe von ihnen sagte, O ihr Leute von Yathrib, also von Medina, ihr könnt euch hier nicht aufhalten, kehrt zurück. Und ein Teil von ihnen bat den Propheten um Erlaubnis heimzukehren, indem sie sagten, unsere Häuser sind ohne Schutz. Also sie baten darum, dass sie an der Kampfhandlung, die ja dann später gar nicht zustande kam, aber sie baten davor schon, dass lass uns zurückgehen unter dem Vorwand, unsere Häuser sind ohne Schutz. Dabei waren sie nicht ohne Schutz. Sie wollten nur fliehen. Wäre man von ihren verschiedenen Bezirken her zu ihnen eingedrungen und wären sie dann aufgefordert worden, der Versuchung nachzugeben, nämlich den Islam ganz zu lassen, Verrat zu üben, sie hätten es begangen und sie hätten dabei nur kurze Zeit gezögert. Ja, das ist, wenn eine Prüfung kommt, dann kommt das nämlich ans Tageslicht. Dabei hatten sie sich zuvor gegenüber Allah verpflichtet, sie würden nicht den Rücken kehren. Nach der Erfüllung der Verpflichtung gegenüber Allah wird gefragt werden. Ja, also was man so behauptet und verspricht, Allah wird uns danach fragen. Sag, die Flucht wird euch nicht nützen, wenn ihr davor flieht zu sterben oder getötet zu werden. Und dann wird euch nur noch ein wenig Niesbrauch gewährt. Also wohin wollt ihr fliehen? Die ganze Lebenszeit könnt ihr hier verbringen, aber letztendlich müsst ihr doch zu Allah zurückkehren. Sag, wer ist es denn, der euch vor Allah schützen könnte, wenn er euch Böses will? Oder wenn er euch Barmherzigkeit erweisen will. Und sie werden für sich vor Allah weder Schutzherren noch Helfer finden. Allah kennt wohl diejenigen von euch, die die anderen behindern und die zu ihren Brüdern sagen, kommt her zu uns, also lasst ihr auch ab vom Kampf. Lasst das, was ihr da tut. Und sie lassen sich nur wenig auf den Kampf ein. Und sie sind dabei habsüchtig euch gegenüber. Ja, das gibt ja diese Charaktere, Allah möge uns bewahren, dass wir dazu gehören. Charaktere, die selber nichts Gutes tun, das ist ja schon schlimm genug. Wenn aber dann jemand etwas Gutes tun will, dann sagen sie sogar noch, lass du das auch, wo ist der Nutzen, wenn du das tust? Komm zu uns, tu du auch das, was wir tun. Und das sind große Verbrecher. Und hier werden genau solche Menschen beschrieben, die zur Zeit des Gesandten in Medina unter den Muslimen als Muslime lebten. Ja, das heißt, manche Dinge sind auch äußerlich nicht feststellbar. Mit manchen Dingen muss man einfach leben. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, lebte auch bis zuletzt mit diesen Menschen. Hier wird ihr Verhalten für uns aufgezeigt, damit wir uns davor hüten können, zu solch Menschen zu gehören. Und auch, wenn uns so etwas begegnet, dass wir damit umgehen lernen. Das hör nicht auf solche. Mach deine Arbeit weiter, lass dich nicht beirren. und sie sind dabei habsüchtig euch gegenüber. Wenn aber die Angst sich einstellt, siehst du, wie sie dich mit kreisenden Augen anschauen, wie einer, der vor dem Tod ohnmächtig wird. Ja, dann haben sie Todesängste wegen dem, was ihnen aufgetragen wurde, an Kampfhandlung, an Opfer etc. Wenn denn die Angst gewichen ist, verletzen sie euch mit scharfen Zungen. Also dann sagen sie solche Sachen, die so verletzend sind, ja, wie man auch im Deutschen sagt, scharfzüngig sein, aus Habsucht nach dem erbeuteten Gut. Also dann sind sie plötzlich wieder da, gesellen sich in eure Reihen. Warum? Weil die Beute sie dann angelockt hat, die im Krieg ja eventuell gemacht wird. Jene haben nicht wirklich geglaubt, darum lässt Allah ihre Werke hinfällig werden und dies ist Allah ein leichtes. Ja, also auch wenn man sagt Islam, Islam, Treue, Treue, aber Allah sagt, diese haben nicht wirklich geglaubt. Ihre Taten sind verschwendet. Sie meinen, die Gruppierungen seien nicht weggegangen. Und wenn die Gruppierungen wiederkommen sollten, möchten sie gern, sie wären in der Wüste, unter den Wüstenarabern und würden sich nur über euch erkundigen. Also wären sie doch fern, fern weg bei den Beduinen und würden von fernem erfahren, wie es euch ergangen ist. Und wenn sie unter euch wären, würden sie nur wenig kämpfen. Ihr habt ja im Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ein schönes Vorbild. Und zwar für einen jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt. Solche Menschen finden in Allahs Gesandten ein wunderschönes Vorbild. Die was tun? Nochmal, die auf Allah und den jüngsten Tag hoffen und Allahs viel gedenken. Allah möge uns zu diesen Menschen gehören lassen. Und als die Gläubigen die Gruppierungen sahen, sagten sie, das ist jetzt die richtige Art und Weise, auch wenn man heftig erschüttert wird in einer Prüfung, wie sollte man letztendlich reagieren, sagten sie, das ist, was Allah und sein Gesandter uns versprochen haben. Die sehen die Feinde anrücken. Die sehen sich selbst belagert. Und was sagen sie? Das ist, was Allah und sein Gesandter uns versprochen haben. Allah und sein Gesandter sagen die Wahrheit. Und es mehrte ihnen nur den Glauben und die Ergebung. Warum? Weil der Gläubige wohlwissend auf diesem Weg der Wahrheit auszieht, losgeht, wohlwissend, dass es auf diesem Weg auch Prüfungen, Hindernisse und Erschwernisse, Härten und Beengungen geben wird. Und er geht mit solch einer Entschlossenheit, dass ich weiß, dass Allah mich prüfen wird, aber ich werde mein Bestes tun, um diese Prüfungen zu bestehen. Ja, und dann solchen hilft Allah dann auch. Inwiefern hilft er ihnen? Es mehrt ihnen nur noch den Glauben und die Ergebung. Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahrgemacht haben, wozu sie sich Allah gegenüber verpflichteten. Unter ihnen gibt es manche, die ihr Gelübde erfüllt haben, und unter ihnen gibt es manche, die noch warten müssen. Und sie haben keine Änderung vorgenommen. Damit Allah den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit vergelte und die Heuchler strafe, wenn er will, oder sich ihnen Reue annehmend zuwende. Also auch für die gibt es, wir haben gerade gelesen, was die Heuchler alles so sagen und machen, aber Allah sagt trotzdem über sie, oder sich ihnen Reue annehmend zuwende. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, wir haben ja auch jetzt über die Gläubigen gelesen, dass sie weitermachen, die Härten und die Beengungen, die holen nicht aus das Schlechteste aus ihnen heraus, im Gegenteil, es mehrt noch ihren Iman, sie bleiben dabei. Ja, weil in solch einer erschütternden Prüfung gibt es ja nur diese zwei Wege, entweder man bleibt dabei oder man bleibt stehen und wartet, bis alles vorüber ist, aber bis dahin kann dein Iman vermindert werden. Ja, das gilt also für uns auch, dass man darüber steigt, über die jeweilige Situation und sich nicht mit dem Wind wegwehen lässt, sondern standhaft bleibt. Und oft ist es ja leider so im Leben, dass wir etwas voller Elan für Allah anfangen und wollen auch auf jeden Fall dabei bleiben, aber dann sagt uns jemand etwas oder etwas passiert uns oder etwas wird schwieriger, als es gedacht wird und wir nehmen selber diesen Schatz, den Allah uns in die Hand gegeben hat, diesen Schatz nämlich, diese Möglichkeit für Allah etwas tun zu dürfen und werfen ihn mit eigenen Händen weg. Und somit hat Shaitan gewonnen. Und Allah wies diejenigen, die ungläubig waren, mit ihrem Grimm zurück, ohne dass sie etwas Gutes erlangt hätten. Also die Feinde haben zwar belagert, aber letztendlich ohne irgendetwas zu erreichen, mussten sie wieder zurückgehen, wegen diesem Wind, den wir eben schon erwähnt haben. Und Allah ersparte den Gläubigen den Kampf. Allah ist stark und allmächtig. In solch einem Maße kann Allah also seinen gläubigen Dienern helfen. Und er gab euch zum Erbe ihr Land, ihre Wohnstätten und ihren Besitz und auch ein Land, das ihr vorher nicht betreten hattet. Und Allah hat zu allem die Macht. Das sind jetzt die Ländereien und Wohnstätten von Banu Qurayza, die nach dieser Belagerung dann aus Medina vertrieben wurden, getötet und auch vertrieben wurden. und deren Besitz dann in den Besitz der Muslime überging, und diese Behandlung, dieses Urteil über sie, wurde gefällt aufgrund ihrer eigenen Schrift, so wie es ihre eigene Schrift verlangte, wie man mit Untreue, Untreue in der Schlacht vor allem, in der Schlacht den Rücken zu wenden und Untreue, wie das bestraft werden sollte, war in ihrer eigenen Schrift so, wurde das verlangt. Und der Hintergrund muss man auch sehen, das ganze Bild sehen, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, und nicht an oberflächlichen Einwänden hängen bleiben, das warum wurde dies und dies gemacht, was geschah vorher, was ist der Hintergrund dieser ganzen Sache. Wenn jemand uns zum Beispiel sagt, dass ein Mann hat dem anderen Mann mit einem Messer den Bauch aufgeschnitten, dann sind wir alle erschrocken und entsetzt. Wenn uns dann aber gesagt wird, dass ja, der eine war ein Arzt und der andere war der Patient und der Arzt wollte einen gefährlichen Tumor zum Beispiel rausnehmen, dann sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Und deswegen einzelne Dinge, die kontextlos herausgerissen werden und dann auch mit sogar vielleicht bestückt mit Halbwahrheiten und sogar Lügen weitergegeben werden. Ja, deswegen auch diese E-Mails weiterleiten, einfach ohne zu erkunden, ob das wirklich ganz wahr ist oder nur halb wahr ist. Oder ob der Kontext überhaupt stimmt, das ist etwas, wovor wir uns ein bisschen hüten müssen oder sehr sogar hüten müssen. Denn es kann dazu führen, dass man ja vielleicht Propaganda, Halbwahrheiten, Lügen, Beschuldigungen unterstützt. Und das ist etwas, was wir bereinigen sollten und nicht noch auch nur unterstützen sollten. Und Allah hat zu allem die Macht. O Prophet, sag zu deinen Gattinnen. Jetzt wird über auf einmal Familienangelegenheiten gesprochen. Jetzt haben wir eben Krieg und Belagerung und jetzt heißt es, O Prophet, sag zu deinen Gattinnen. Die Grabenschlacht, in dem Sinne war es keine Kampfhandlung, sondern eine Belagerung. Das war eine sehr harte Zeit für die Gläubigen, was Hunger und Entbehrungen und Opfer anging. Ganz Medina war auf höchste Alarmstufe gesetzt. Man hatte wenig bis gar nichts zu essen. Es war eine Hungerszeit. Alle Menschen waren aufs Äußerste bemüht, so viel zu opfern, wie sie nur konnten. Und in diesen Umständen kam es dann so, passierte es, dass die Frauen des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, zu ihm kamen und ihn darum baten, dass er doch ihre monatliche Zuwendung, ihre Versorgung, materielle Zuwendung, doch bitte erhöhen möge. Und daraufhin wird hier jetzt geantwortet, dass, O Prophet, sag zu deinen Gattinnen, weil dieses Verlangen, diese Bitte unter diesen Umständen für den Status dieser Frauen, sie waren die Ehegattinnen des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, von dem die größtmöglichen Opfer verlangt wurden und somit auch von seinen Ehefrauen. Ja, jede hohe Position verlangt auch dementsprechende Opfer. Und in dieser Situation war diese Forderung nicht angemessen. Deswegen heißt es hier, O Prophet, sag zu deinen Gattinnen, wenn ihr das diesseitige Leben und seinen Schmuck haben wollt, dann kommt her, ich werde euch eine Abfindung gewähren und euch auf eine schöne Weise freigeben. Dann könnt ihr das gerne haben, aber dann werde ich euch aus diesem Ehebund freigeben. Wenn ihr aber Allah und seinen Gesandten und die jenseitige Wohnstätte haben wollt, so hat Allah für diejenigen von euch, die Gutes tun, großartigen Lohn bereitet. Hier wird also eine klare Wahl gegeben, entweder oder. Deswegen wird dieser Vorfall auch Tachyir genannt, jemanden die Wahl geben, und den Ehefrauen wurde also eine Zeit gegeben, dass hier ist die Möglichkeit, so oder so, könnt ihr wählen. Entscheidet euch und sagt mir Bescheid. Diese zwei Dinge werden euch angeboten. Nochmal, je höher die Stellung eines Menschen, desto mehr wird auch von ihm verlangt. An Vorbildlichkeit, an Enthaltsamkeit, an Opferbereitschaft. Ja, das bringt Verantwortung und Stellung mit sich. Ja, und den Frauen wurde also diese Wahl gegeben. Und zum Beispiel wird über Aisha radiallahu anh berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam zu ihr kam und er sagte, entscheide dich, aber berate dich mit deinen Eltern. Vielleicht hat er das auch gesagt, weil sie noch relativ jung war, dass sie nicht eine vielleicht alleinige Entscheidung trifft, ohne sich vorher zu beraten. Aber Aisha radiallahu anh sagte natürlich, dass, ja Rasulullah, soll ich in dieser Angelegenheit meine Eltern fragen? Ich wähle den Gesandten Allahs und das Jenseits. So ungefähr wird es überliefert, dem Sinn gemäß. Und natürlich haben alle anderen Frauen auch diese Wahl getroffen, nämlich den Gesandten Allahs, das Jenseits und die Gnaden und die Belohnung Allahs im Jenseits. Was wir für uns, die jetzt nicht so eine hohe Stellung haben, aber trotzdem diese Wahrheit erkennen, dass der Weg auf dieser Religion und wirklich in jeder Sache, in der man etwas Hohes erreichen will, aber besonders in der Religion, dieser Weg verlangt Opfer. Und kleine Opfer, das fängt dann mit kleinen Opfern schon an, den Schlaf mal zu opfern, die Freizeit mal zu opfern, um etwas Größeres erreichen zu können. Ja, und das wird in jeder Sache so sein, in der man vorzügliche Ergebnisse haben möchte. Man muss auch bereit sein, sich selber zurückzustellen. Sich selber mal nicht so die erste Priorität zu geben. Ich, mir und mein mal sein zu lassen und an Größeres, Wertvolleres, Besseres zu arbeiten. Und Allah möge uns das allen eingeben, dass wir die Gnade als Gnade erkennen, dass man im Dienste Allahs stehen darf. In welchem Sinn auch immer, sei es lehren oder lernen, gutes Vorbild sein. Das Mindeste wäre zum Beispiel auch, die Menschen von den eigenen Übeln zu bewahren. Ja, also die Niveaus und die verschiedenen Levels sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Letztendlich soll es aber aufrichtig für Allah alleine sein und nicht für die eigene Person und die eigenen Interessen. Allah möge uns so formen, wie es ihm lieb ist. Allah möge uns seine Zufriedenheit schenken. Damit kommen wir zum Ende von der Lektion 21. Allah möge von uns annehmen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته